Der Ausdruck Gral mit zwei A von Chrétien de Troyes soll vom lateinischen Gradal, Gradalis stammen und Kelch, Platte, Tablett bedeuten. Auf jeden Fall ist er höchst bedeutsam und wird immer mit einer esoterischen und einweihenden Symbologie zu tun haben. Es möge genügen, an jenes Gefäß mit Wasser zu erinnern, das vor mir auf der astralen Ebene während meiner damaligen Erfahrungen erschien und mich vor dem Feuer der Schwingungen vor Kundalini bewahrte. Otto Rahn verbindet den Namen mit einem graduellen Fortschritt durch Gradeinteilung. Wir werden auf dieses sehr wichtige Thema zurückkommen. Es ist auch von Bedeutung, dass für Wolfram der Gral mit Doppel-A Gral war, mit einem A, und nicht ein Kelch oder Glas, sondern ein Stein. Chrétien wird die Geschichte des Gral mit zwei A in einem sehr alten Buch gelesen haben, das ihm sein Mäzen Philipp von Elsass, Baron von Flandern, geliehen hatte. Der ganze erste Teil des Parzival Wolfram von Eschenbachs ist dem Perceval von Chrétien entnommen. Doch er behauptet, ihm nichts zu schulden, weil sein Meister der Provençale Quiot gewesen sei, der seinerseits über den Gral in heidnischen Texten gelesen hatte, die ihrerseits eine Geschichte wiedergaben, die in Toledo bewahrt und von einem gewissen Flegetanis übertragen wurde. Laut Rahn wäre Quiot der Troubadour Guyot, mit dem Wolfram sich bei den Ritterturnieren des Friedrich Barbarossa in Mainz getroffen hat, oder auf der Wartburg am Hofe des Landgrafen von Thüringen, seinem Mäzen, wo sich die Minnesänger trafen und wo Wolfram im Jahre 1203 gelebt hat, wie wir berichteten. Somit wäre Guyot ein Katharer gewesen und sein Werk wie diese verschwunden. Der Gral sei die katharische Minne, meinte Rahn, ihre Gleiser der Liebe. Eben deswegen, wenn auch Chrétien de Troyes ein Christ der römischen Kirche war, Wolfram von Eschenbach war es nicht. Laut Otto Rahn war er ein heimlicher Katharer. Und der Gral war in Montségur, das ist Monsalvatsch. Zu dieser Behauptung Otto Rahns kann ich eine persönliche Erfahrung beifügen, auf die ich mich in das Goldene Band bezogen habe, ohne sie zu beschreiben. Es ist viele Jahre her, dass ich Montségur zum ersten Male besuchte. Es war zu Ende des Winters und die vereisten Hänge des Berges waren noch mit Eis und Schnee bedeckt. Es gelang mir nicht, sie zu besteigen. Also kehrte ich mutlos und mit Trauer im Herzen wieder um. Es war ein durchsichtiger, kalter und leuchtender Tag. Ich drehte mich um aus der Ferne zum letzten Mal die Ruine zu bewundern, die das Zeichen einer bewegten Vergangenheit war. Da schien es mir, als ob in der leichten blauen Luft, in der Teilchen eines bewegten Lichtes vibrierten, zwei steinerne Arme dort oben sich öffneten und eine durchsichtige Liebe, wie jenes Licht, auf mich zukam, mich einhüllte und in mein Innerstes drang. Es war das Lied der Minne, die Sehnsucht nach dem Paradies, nach Hyperborticon. Ja, Otto Rahn hatte recht, hier befand sich der Gral, dies war auch der Gral. Und wenn er es nicht im Sinne des Parzivals von Eschenbach war, so doch derjenige der Minne der Katharer. Ein einziges Mal noch habe ich diese Gemütsbewegung erlebt, jene sehnsüchtige Musik. Ich war aus Europa zurückgekehrt und hatte einige Bonsai-Pflanzen im Hause meiner Freundin gelassen, damit diese sie während meiner Abwesenheit pflegen möge. Darunter befand sich ein einheimischer Baum aus der araukanischen Wildnis. Er war am Eingehen. Ich nahm ihn mit nach Hause. Ganz klar fühlte ich auf dem Heimweg, wie er mir von dem Glück erzählte, mich wiederzusehen. Ich stellte ihn auf einen Tisch ab, um mich für einen Augenblick zu konzentrieren. Als ich wiederkam, wusste ich, dass der Baum am Sterben war. Und in diesem Augenblick brachte er mir alle seine Liebe dar, jene sanfte Musik mit einer unmöglich zu beschreibenden Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Paradies. Es war dasselbe Gefühl, das mich von jenen steinernen Armen über den Gipfel der katharischen Ruinen von Montségur durchdrungen hatte. Ich setzte mich zu dem sterbenden Baum, um seine letzte Botschaft, seine göttliche Liebe in mich aufzunehmen. Im zweiten Teil des Buches El Ella, Buch der magischen Liebe, habe ich diesen unauslöschlichen Eindruck von Montségur beschrieben. Diese ganze Gegend, die Schauplatz des Katara-Dramas und des Albigenser-Kreuzzuges gewesen ist, die Otto Rahn im Kreuzzug gegen den Gral genannt hat, ist noch immer von einem feinen, magischen und unsterblichen Geist durchdrungen, trotz des Tourismus und seiner Entweihung. Mein lieber und großer Freund René Nelly wusste es, und auch jene außerordentliche Frau Nita de Pierrefeu, die wie Repanse de Choye und wie Esclermont de Fox Hüterin des Grals war und sich am Fuße des Montségur eingerichtet hatte, um dort zu leben. Während meiner zweiten Reise dorthin wollte ich sie besuchen und wurde eingeladen, in ihrer Wohnung zu übernachten. Ich fuhr mein Auto selbst und grübelte über Otto Rahn nach und über seine Behauptung, Montségur sei die Burg des Gral. Dann machte ich das Radio an und der Sprecher kündigte Wagners Parzival an. Der Weg, den ich entlang fuhr, war schmal und von dicht belaubten Bäumen eingesäumt, die ihn mit ihren tiefhängenden Zweigen beinahe zudeckten. Als ich bei der Villa Hestia, das Haus von Nita, eintraf, sah ich, dass sich ein Blatt an der Antenne des Wagens wie an einer Lanze aufgespießt hatte. Vorsichtig nahm ich es ab. Es war das Blatt einer Steineiche des heiligen Baumes der Arier und Wotans. Noch immer bewahre ich es in einer Schachtel, die mir Nita de Pierrefeu, die Repanse de Choye, die Bewahrerin des Grals, gegeben hatte. Jedoch, wenn Otto Rahn auch recht hatte in Bezug auf den Geist der katharischen Minne und ihre Gleiser der Liebe, den Gral wie diese Liebe und diese Minne des Paraklet verstehend, so glaube ich nicht, dass er in Bezug auf den Parzival Wolfram von Eschenbachs recht hatte, weil an keiner Stelle dieses überraschenden und mysteriösen Werkes der Geist einer gleichen Liebe durchsickert. Sein Gral ist eine andere Sache. Otto Rahn besaß zu Zeiten seines Kreuzzuges gegen den Gral keine hitlerische Weltanschauung. Und er war ein Feind Luzifers, den er unter dem gewohnt negativen Aspekt darstellte. In seinem Luzifers Hofgesind hatte er inzwischen eine andere Anschauung angenommen. Ich denke, dass dies im Tempel von Wewelsburg geschehen ist. In diesem Buch schreibt er, dass er entdeckt habe, dass Luzifer das Opfer einer großen Verschwörung war. Aber auch so fühlt man, dass er gezwungen worden war, sich dem äußeren Kampf zu stellen, weil seine Seele der Gleiser der katharischen Liebe gehörte. Doch nicht Wolfram. Sein Parzival offenbart die intellektuelle Kontrolle, eine erkennungsfähige, alchemistische und magische Neigung. Um einen Vergleich zu gebrauchen, wie bereits in meinem Buch »Der hermetische Kreis« dargelegt, ist es der Unterschied, der zwischen dem Heiligen oder dem Mystiker und dem Magier besteht, zwischen einem Hermann Hesse und einem C.G. Jung. Wolfram gehörte zur zweiten Kategorie. Er war ein geborener Krieger, ein kriegerischer Minnesänger wie Bertrand de Born, eines esoterischen Krieges. Wir neigen dazu, die Annahme des englischen Übersetzers des Parzival A.T. Hatto zu unterstützen, der behauptet hat, dass Kyot niemals existiert hat und nur eine Erfindung Wolframs war. Wenn es wirklich einen provenzalischen Dichter namens Guyot gegeben haben sollte, so hat dieser niemals den Gral erwähnt, noch etwas über ihn geschrieben. Deswegen bezieht sich Otto Rahn auf den Verlust der katharischen Schriften.